Herzlich willkommen zur zweiten WM-Ausgabe von Vierecken 2 Elfer WM 2014 setzt the place to be aktuell. Man kommt ja im Prinzip an der Fußball-Weltmeisterschaft eigentlich nicht mehr dran vorbei. Wenn ihr in den Supermarkt geht, überall WM-Merchandise. Und selbst wenn ihr es nicht wollt, irgendwo ist immer noch ein WM-Merchandise dabei. Bei meinen Eltern stand Nutella-Glas mit Nutella-Glas mit Deutschland-Schminke integriert drin. Da war ich also wirklich völlig schockiert. Und wenn man den Fernseher anmacht, dann ist entweder Ailton in irgendeiner Grillsendung, fährt bei der Autoball-WM mit oder lässt sich die Haare färben oder so. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also die Fußball-Weltmeisterschaft hat uns wirklich in seinen Fängen und hat aber auch Vierecken 2 Elfer tief in seinen Fängen. Ricky Pocho, herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier sein dürft. Ja, danke. Ist ja so schön kühl hier. Ja. Ricky, hallo Fußballfreunde! Namen oder seins. Hallo, ich bin im WM-Fieber. Volle Möhre bin ich im WM-Fieber. 100%. Ja, bist du wirklich? Ich habe aber schon mein erstes Merchandise, Chris. Oh, welches denn? Was denn? Ich habe zwei Flaschen Bon Aqua heute an der Tankstelle gekauft. Ja. Denn dieses billige Tafelwasser war das einzige, wo ich da gerade dachte, gut, das gibt's in der 0,5er Flasche. Ja. Und habe dazu ein WM-Glas bekommen. Nein. Wer ist da? Von Coca-Cola, drauf? Ja. Ist da ein Logo drauf oder wer ist da drauf? Ja, das ist ein offizielles Cola-Glas mit Deutschland. Also ich durfte es mir aussuchen. Deutschland, Brasilien, Frankreich oder so. Gehen euch die Mediamarkt-Werbung auch aktuell so auf die Nüsse? Naja, ich hoffe mal, sie stürzen sich damit irgendwo in wirklich tiefe Schulden, aber das werden sie ja nicht tun. Wieso? Ja, mit dieser jetzigen Aktion da, mit der Rechnung, die da übernommen, oder mit der Geschenkkarte, die du zurückkriegst. Ja. Das habe ich ja, das gab es vor 2 Jahren auch schon mal. Da musste man auf so eine Torwand schießen. Ricky, du hast da auch mitgemacht, ne? Ja, ich habe letztes Jahr beim Torwandschießen mitgemacht und wollte meinen Toaster mir erspielen. Du hast reingetroffen? Ich habe nicht getroffen, nee. Nee, ich habe auch nicht getroffen. Aber ich habe ja, habe ich dir ja damals erklärt, ganz bewusst nicht getroffen. Mhm. Ja, nee, aus Dekadenzgründen habe ich nämlich praktisch mich mit dem Rücken zur Torwand gestellt. Und mit dem Hacken dann geschossen. Ja. Und muss man sagen, ist knapp daneben gegangen, aber nee. Ich fand das wirklich eine coole Aktion eigentlich. Also wenn du da ein bisschen gut kicken kannst, gab es da nicht sogar so einen Typen, der sich da angeboten hat, für die Leute zu schießen irgendwo und dann durfte er nicht mehr schießen. Da gab es doch irgendwie so eine Story da letztes Jahr. Ja, der hat auch irgendwie richtig viele versenkt. Ja, genau, der hat dafür so eine alte Oma, hat er da irgendwelche Rechner noch zusammengeballert und für seine Familie und seine Freunde Flachbildfernseher und so. Also der muss da wirklich ein richtiges Händchen oder Füßchen besser gesagt dafür gehabt haben. Also diese Aktionen, die mag ich auch, aber ich hasse diese Werbung aktuell mit diesen gemixten Nationalmannschaftsnamen. Hab's nie gesehen. Bra Deutschland oder so. Also es ist ganz schlimm. Ich habe ja keinen Fernseher, deswegen. Ja, du bist ja komplett Bio. Bio-Ricky. Ja. Bio-Ricky. Wir haben heute gerade die Microsoft-Pressekonferenz geguckt, deswegen nehmen wir auch heute ein bisschen später auf, was euch eigentlich nicht stören dürfte. Aber Ricky und ich, wir sind persönlich ein bisschen enttäuscht, dass kein Exklusiv-Shit zu FIFA kam, ne? Außer der Freistoß im Vorhinein. Von Luis Suarez, das. Ja. Den es ja schon seit letzter Woche oder so. Ja, aber das ist ja von EA. Ich dachte, da kommt von Microsoft selbst noch irgendwie ein Deal. Ja, ist komisch, oder? Wenn sie exklusiven Content hätten sie eigentlich jetzt mal placken müssen, oder? Ja, hätten sie placken müssen, hätten sie auch hundertprozentig gemacht, aber ich denke mal davon aus, dass sie keinen haben. Ich gehe auch nicht davon aus, dass Sony morgen Nacht was Exklusives mit FIFA haben wird. Und von dem aus können wir wirklich davon ausgehen, dass wir beide uns eine PS4 holen. Also noch bin ich auf Xbox One. Noch bin ich leicht auf Xbox One wegen Halo 5. Es hat mich komplett weggehauen. Und was war da noch? Ach ja, meine Gamescores mitnehmen. Aber wenn wirklich Sony morgen Uncharted und God of War und sowas. Chris, was denn? Habt doch so eine geile Community. Ja. Die können ja mal unter euren Videos oder bei Facebook oder sonst wo mal hinschreiben, was sie holen würden. Xbox oder PlayStation 4. Ja, aber es ist ja so scheißegal, was du dir holst. Nee, pass mal auf. Ich find's gar nicht so egal, weil so Community und so macht ja auch nochmal was aus. Also wenn viele Leute einfach eher die PlayStation holen, ja, dann tendiere ich auch schon wieder eher zur PlayStation, weil unter Umständen da halt mehr Leute sind, die ich auch kenne dann. Also, weißt du, jetzt ist es ja so, dass die meisten so in meinem Bekanntenkreis Xbox haben. Mhm. Und deswegen fällt es mir natürlich leichter, eine 360 mir zu holen oder damals halt eben eine zu holen, weil ich da immer mal wieder jemanden finde, mit dem man dann auch spielen kann. So, ja. Wenn jetzt aber nur du und dieser Typ, der die PK da gemacht hat, bei Xbox Live am Start ist, ja. Dann ist es ein bisschen wenig. Nee, aber du weißt doch, was ich hinaus will. Ja, also klar. Die Community macht auch noch mal was aus, aber ja, es nimmt sich letzten Endes für mich jetzt nicht so viel, ob es eine One ist oder eine PS4. Nee, es ist. Wir haben Unity recht groß abgefeiert, wir beide, das neue Assassin's Creed, und du persönlich hast The Division extremst abgefeiert. Ja. Ne? Beides große Multiplayer, Multiplattform-Spiele. Ja, da ist eigentlich egal, was wir uns holen. Hauptsache mit Drachen. Drachen waren ganz, alles komplett zerstört, Steampunk und Drachen, das waren die großen drei Claims bei dieser Pressekonferenz, und ich muss sagen, ich bin extrem hot auf Evolve, auch ein Multiplattform-Titel, aber lass uns mal lieber jetzt über die WM reden, oder? Wir haben auch nicht allzu viel Zeit, weil Ricky muss ins Bett. Ich bin dabei. Ne? Wir am Ende, oder beziehungsweise wenn wir zu Gruppe G kommen, wo ja die deutsche Mannschaft beheimatet ist, dann lasst uns bitte nochmal kurz unsere persönliche Top 11 Starting 11 nochmal durchquatschen, weil wenn man da irgendwie mit Bekannten oder Familie redet, viele möchten dann doch, dass Philipp Lahm mitten rechts spielt oder dass Klose von Anfang an auf der 9 spielt. Also lass uns da nachher nochmal ein bisschen drüber reden. Aber erstmal zu Gruppe E. Da ist nämlich Frankreich, die Schweiz, Honduras und Ecuador beheimatet. Und da gibt's, glaube ich, nur einen großen Favoriten, auch wenn Le Monsieur Franck Ribéry nicht mit dabei ist, oder? Wie seht ihr das? Ich glaube also, dass Frankreich da wirklich vorne wegmarschieren wird. Aber auch die Schweiz wird eine große Rolle spielen, glaube ich. Die sind ja ungeschlagen, glaube ich, jetzt in die WM gegangen. Von daher ist das dann schon nicht so ganz schlecht. Die Franzosen natürlich mit dem Spieler der Stunde in Europa aktuell, Paul Pogba. Und ansonsten, ja, einfach viele geile Spieler. Giroud, Valbuena, dieser Antoine Griezmann, der auch überall gerade im Gespräch ist. Und ja, das ist super geil. Mit Franck Ribéry, der ja in der letzten Zeit nicht mehr in seiner Topform war, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, für Didier Deschamps, dem Trainer von Frankreich, der hat sich gedacht, ja, ist schon ärgerlich, aber ob der in Topform gewesen wäre bei der WM, hätte ich fast bezweifelt. Also gibt schon genug Alternativen für den, glaube ich. Ricky, hast du eine Meinung zu Frankreich? Frankreich, gehe ich auch davon aus, dass die nächste Runde erreichen können. Und für die Schweiz ist es halt eine große Chance, endlich mal ins Achtelfinale zu kommen. Ich weiß gar nicht, in Deutschland haben sie es auch ins Achtelfinale. Oder sind sie da nicht unglücklich gescheitert, auch in der Frankreich-Gruppe? Ah, irgendwas war doch da. Was war denn da los? Mit der Schweiz, mir ist da irgendwas mit Stuttgart in Erinnerung, dass die in Stuttgart mal ein Spiel hatten. Jetzt müssten wir mal nachgucken, wie das war bei der WM 2006. Ja. Lass mich mal kurz noch mal was gucken, nebenbei. Bevor ich es wieder vergesse, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe, denn alles, was ich mir nicht aufschreibe, vergesse ich in der Regel. Ja. Wir werden natürlich während des Turniers viele 4x12er WM-Ausgaben machen. Und wenn ihr da auf dem aktuellsten Stand sein wollt, sprich, wenn ihr wissen wollt, wann es die nächste Ausgabe geben könnte, dann geht unbedingt oder hört euch unbedingt unsere 4x12er News an. Dort habe ich jetzt mir nämlich auch vorgenommen, die aktuellen Termine vom Leitmedium, MMA Radio und von 4x12er dann auch zu pluggen, wenn es da was Neues gibt. Und ja, also 4x12er News könnt ihr bei uns auf der Seite euch anhören oder bei iTunes einfach 4x12ers Post suchen und dann könnt ihr dort nochmal euch vergewissern, wann wir die nächste Ausgabe aufnehmen. Ricky, bist du ein bisschen schlauer geworden? Ich hab's gefunden. Und zwar war es tatsächlich 2006 Frankreich und Schweiz in der gleichen Gruppe. Und damals war die Schweiz Tabellenerster in der Gruppe G nach 3 Spielen. 7 Punkte geholt, also ungeschlagen durch die Vorrundenphase gegangen. Und an was ich mich so erinnern konnte, war das 0-0 zwischen Frankreich und der Schweiz in Stuttgart. Und das lag nämlich daran, dass Frankreich ja schon nicht als Favorit oder so, aber man hat sich schon viel erhofft von den Franzosen und auch mit Ribéry, der damals ganz, ganz jung noch zum ersten Mal bei der WM mit dabei war. Es war, glaube ich, seine erste WM. Also 2002 war er dann noch nicht dabei. Türkei gespielt, ja? Ja, also oder bei AG Auxerre hat er, glaube ich, gespielt. Aber da war Wo das jetzt war, weiß ich auch nicht mehr. Aber ein hoffnungsvolles Talent. Ja. Ich meine Marseille, aber Marseille. Ja, hoffnungsvolles Talent gewesen. Und die haben angefangen wie die Feuerwehr. Und du hast echt gedacht, oh, die überrollen die Schweiz hier. Und dann das 0-0. Danach dieses 1-1 gegen Südkorea, sehe ich gerade. Und dann gegen Togo haben sie sich auch schwer getan, das weiß ich noch, dass sie sich gegen Togo schwer getan haben, aber letzten Endes dann ja, haben diese 5 Punkte gereicht für Frankreich, um als Zweiter sich fürs Achtelfinale dann zu qualifizieren. Das war es, an was ich mich erinnern konnte. Aber zurück nochmal ganz kurz zu dieser Gruppe. Ich kann jetzt Honduras und Ecuador nicht so richtig einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Honduras weiß ich überhaupt nichts und Ecuador ist halt eine solide, glaube ich, eine solide mittelamerikanische Fußballmannschaft, oder? Ich wüsste da jetzt auch keine großen Stars, außer Antonio Valencia von Manchester United, aber ansonsten wird mir da ad hoc nichts einfallen. War nix. Übrigens, ich möchte euch nochmal, der Community wurde sie gerade angesprochen, das möchte ich nochmal kurz sagen, wie man dich, wenn du mal wieder einen Höhenflug hast, Ricky, wie man dich wieder einfangen kann und dich ein bisschen in die Realität zurückholen soll, dann schreib einfach an @RickyPalm #JoseLu. Da kriegt er wieder ganz schnell schlechte Laune und ist wieder geerdet. Bin ich nicht, bin ich überhaupt nicht schlecht gelaunt. Ich weise nochmal darauf hin, dass unser Präsident angekündigt hat. Ja, die zwei Knaller. Zwei Kracher, bitte, ja. Es kommen noch zwei Kracher zum VfB. Ich kann mir auch vorstellen, dass da wirklich schon im Endeffekt so ein Paket geschnürt wurde. Ja. Aber das Bumble, kannst du natürlich, ja, kannst du jetzt noch nicht vom Stapel lassen. Ja, ich glaub's auch. Ja. Ich glaube wirklich, da kommen zwei Riesenkracher zum VfB. Und jetzt nach diesem einen Spieler aus Nürnberg, diesem riesengroßen Stürmertalent, ja, der in 17 Spielen 2 Tore gemacht hat, ja, bin ich ehrlich gesagt sogar schon mit einem Kracher zufrieden. Also wenn sie jetzt, sag ich mal, wenn sie jetzt noch irgendwie so einen Hanke holen oder so, das würde mir natürlich schon gefallen. Ja, wobei Düsseldorf natürlich jetzt den Superstar geholt hat, ne? Düsseldorf? Wen denn? Ja, Düsseldorf hat Sergio Pinto geholt. Wie, von Nürnberg? Nee. Sergio Pinto, der von Hannover früher, von jetzt bei genau. Levante oder was? Ja, ja, genau. Leck mich am Arsch, was wollen Sie mit dem? Ja, keine Ahnung, aber tiefer kann man, glaube ich, auch nicht mehr sinken dann, glaube ich. Nee, Junge. Ja, nach diesem Proletentrainer, und der ist jetzt auch schon eine Weile weg. Der aber, ist schon eine Weile weg, ja. Ja, dennoch. Passt da irgendwie nach Düsseldorf. Norbert Meyer ist nicht so deine Lieblingsperson, oder? Nee, den finde ich ganz fürchterlich. Also, ganz fürchterlich. Ja, das ist ein Mensch, den finde ich ganz schrecklich. Ich finde auch, als Bundesliga-Trainer, ich sage jetzt nicht, dass du da mit dem Anzug rumlaufen musst, aber ich finde es dann doch ein bisschen blöd, wenn du mit so einem Ballonseite-Jogginganzug. Ja, er kommt halt einfach mit so einer mit so einer Jeanshose, wo hinten groß G-Star Raw noch am besten draufsteht. Und dann mit so einem Fieder Kapuzenpulli und mit so einer Affenbrille da, mit so einem komischen Kassengestell. Also das ist verstehe überhaupt nicht. Am besten hier noch die Strähnen so ein bisschen. Die Highlights gesetzt, meinst du? Ja, blond gefärbt halt. Also das ist, Norbert Meyer ist für mich wirklich. Nee, geht nicht, der Typ. Schöner wäre aber noch, wenn er auf seiner Hose Monday Night Raw stehen würde. Ja, naja. Dann wäre das aber so eine Skinny Jeans eher, ne? Norbert Meyer in der Skinny Jeans ist eine schöne Vorstellung. Ja, also. In so einer schönen Röhrenjeans, in so einer Jaggins. In so einer Farbe, ja. In so einer Jaggins, ja. Jaggins, auch schön, ja. Ja. Ja, ich glaube, da sind die ersten beiden Plätze fest verteilt. Wobei, gefühlt ist Ecuador eigentlich gefährlich oder besser einzukategorieren und da unangenehm zu spielen, oder? Da fehlt mir jegliches Spiel, was mir irgendwie vor den Augen nochmal abläuft von beiden Mannschaften. Also sowohl von Honduras als auch von Ecuador. Honduras habe ich wirklich nichts. Kenne ich keinen. Ja, ich habe die meisten bei meinem Panini-Heft habe ich von Honduras voll, ich auch. Muss ich dazu sagen. Griechenland und Honduras sind bei mir die meisten. Ja, also von daher kenne ich zumindest Spielernamen, aber auch das bringt mich an dieser Stelle nicht weiter. Also man kennt die Leute halt einfach nicht. Habt ihr euer schon Lieblings-WM-Song? Bei dir ist es ja die Stefan Raab-Version mit den Gartenzwergen, glaube ich. Ne? Ich finde, ganz im Ernst, ohne Scheiße, ich hatte, als ich vergangene Woche zum ersten Mal den Stefan Raab, also der hat ja 3 Versionen, einmal Raabstein, eine brasilianische Version und eine normale. Ich hatte einen Ohrwurm von dem normalen Stefan Raab-Lied. Gebe ich zu. My guilty pleasure, you son of a bitch. Ja, ja. Ne? Ich finde die Raabstein-Version schöner eigentlich. Oder wo er an der Kettensäge leckt. Zum Beispiel. Ja, nee, das Video noch nicht mal, aber ich stelle mir gerade vor, wie beim Rudel gucken halt 1000 Leute diese Version singen. Mhm. Kann ich mir sehr lustig vorstellen. Ja. Ganz schlimm finde ich, irgendwie hier aus Niedersachsen gibt es so eine Dorfband, die haben da jetzt was gemacht, die haben irgendwie 85 Trilliarden Klicks auf YouTube, das ist also, das geht gar nicht. Und hier dieser Zeigler, der hat auch ein ganz schlimmes Lied. Das ist, aber findest du das schlimm? Das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist das Allerschlimmste. Nein. Der Typ ging mir auch bei der DFB-Pokalauslosung tierisch auf die Klöten. Also muss ich mich hart zusammenreißen. Top-Favorit für den Sieg in Gruppe E. Jetzt kommt deine App wieder, ja. Ja, ist übrigens die Schweiz. Wundert mich. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass... Ja, wie gesagt, ungeschlagen, glaube ich, in dieses Turnier geht. Ja, was das immer bedeutet, ist natürlich die zweite Frage. Ja, die Deutschen waren auch ungeschlagen und... das würde jetzt schon nochmal höher einstufen. Also Deutschland... Belgien auch ungeschlagen, ne? Also, ja, aber die nennst du ja auch als gute Mannschaft. Ja, warum darf man das die Schweiz dann nicht auch? Im Leben nicht das Ding zu holen oder so. Also, nein, da redet ja auch keiner von. Ich glaube, die können froh sein, wenn sie im Achtelfinale sind und dann brauchen sie... Der Vorteil ist halt, wenn du da Erster wirst in der Gruppe, könntest du unter Umständen auf eine machbare Aufgabe... aber ich meine, das ist jetzt schon nochmal ein besseres Los, als wie aus der Gruppe Uruguay, Italien, England den Zweitplatzierten zu bekommen. Ja. Also so meine ich das halt. Natürlich, ich meine, das ist eine WM, da wird das Achtelfinale nie richtig leicht werden. Also ich traue den Franzosen richtig viel vor. Valbuena, Pogba, da vorne Benzema. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn die in einen Lauf kommen können, dann ist da viel zu holen an so Deutschland, Frankreich und Italien. Allen drei traue ich irgendwie gefühlt nicht so viel zu. Aber Frankreich, wenn die einen Lauf haben, die haben so geile Spieler. Gut möglich, dass wir auf die im Viertelfinale treffen. Das ist wahr. Aber ich glaube, für Frankreich ist im Viertelfinale Schluss. Gut. Sicherlich, kann sein, ja. Machen wir mal zur Gruppe F, Ricky, du bist ja fällig. Also mach doch mal einen Fußball-Podcast, was hältst du davon? Ja, ist mir zu oberflächlich, da mich über an Gruppensportarten zu unterhalten. Ja. Hashtag MMA Radio. Ja. Argentinien, Nigeria, Bosnien-Herzegowina und der Iran. Ohne Vernichtungswaffen. Achso, ich dachte, du sagst jetzt tatsächlich hier irgendwie. Weiß ich nicht. Ich mach keine Spielernamen. Ich mache keinen Witze mehr, seitdem er nicht mehr in der Macht ist. Nee, aber ich dachte, du kennst einen Iraner. Also ich kenne viele Iraner. Ich habe das Gefühl, in Langenhagen leben 90% Iraner. Und ich vielleicht, mag alle vielleicht Iraner. Vielleicht ist Langenhagen selbst, ja eine Enklave des Iraners. Selbst mein Hausarzt ist Iraner und ist der beste Hausarzt der Welt. Ja. Denke ich mal, hat auch nichts damit zu tun. Ja, aber Davari kennt man doch. Davari? Ja, von Brunswick, ne? Von Brunswick, ja. Von Brunswick, ja, den kennt man, das stimmt. Stuttgart dran an dem. Ja, Davari, Bellarabi, da habe ich heute gelesen, hatte ich heute auch in den News übrigens, dass das ein bisschen konkreter wird bei euch, ne? Der HSV und Stuttgart, stimmt. Die beiden Vereine, die da jetzt wohl gute Chancen drin haben. Und den Bellarabi, den musst du fast holen, wenn du den kriegen kannst. Ich sehe gerade, Askan Dijaga ist auch in der Mannschaft. Ja, spielt ja bei Fulham noch aktuell. Noch, zweite Liga. Zweite Liga. Auch immer so ein Prolet, ne, der Dijaga. Dijaga, den mochte ich bei Wolfsburg eigentlich immer ganz gerne. Ah, nee, ich fand den immer sehr proletisch. Ja. Gut, wenn man natürlich so ein Peak Feiner Typ ist, dann kann ich das verstehen. Dann kannst du das nachvollziehen, stimmt. Jemand, der halt jeden Tag einen Dreireiher trägt, ne? Nadelstreifen anzubringen. Ja. Aber bei den Argentiniern müssen wir definitiv nochmal über die Offensive sprechen. Ich rede da natürlich über Kun Agüero, über Gonzalo Higuaín und wer war der Letzte? Stimmt, Lionel Messi. Also offensiv und Angel Di Maria. Also die vier Spieler, das ist fast das Beste, was es offensiv gibt. Jetzt natürlich Hannover 96 mit Joselu besser aufgestellt, aber das ist schon richtig geil. Ich müsste da nochmal ein bisschen... Research betreiben, was da in der Defensive neben Javier Mascherano noch abgeht bei den Argentiniern, aber ansonsten gefühlt geile Mannschaft, muss ich auch wirklich sagen. Klarer Favorit in der Gruppe, würde ich sagen. Garay wird da in der Abwehr noch genannt mit 20 Millionen Marktwert. Garay, ja. Ich meine, für Argentinien ist das mit Sicherheit auch eine Riesennummer, diese WM in Brasilien. Also die Argentinier und die Brasilianer sind ja jetzt nicht unbedingt die besten Buddies. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon nochmal so eine so ein Ticken extra Motivation rauskitzelt aus ein krasses Finale auch, ne? Dem einen oder anderen geil, Spieler. Ja. Da geht's im wahrsten Sinne des Wortes, würde es dann heiß hergehen, ja? Ja, aber komischerweise, so im ersten Moment klickt bei mir Argentinien nicht so richtig als WM-Favorit, was komisch ist, weil es spricht eigentlich nichts dagegen. Die haben eine starke Mannschaft, die haben eine machbare Gruppe. Ja. Ich finde auch, wenn wir jetzt mal gucken, die treffen auf den, wir gehen davon aus, dass Argentinien Erster wird in der Gruppe, oder? Dann treffen sie auf den Zweiten von Gruppe E, Das ist, denke ich mal, für Schweiz. So eine Mannschaft wie Argentinien machbar. Ja. Schweiz wäre das wahrscheinlich genau. Gut, dann kommt allerdings Deutschland wahrscheinlich. Und da hat man wieder so im Kopf, dass Deutschland die ziemlich klar geschlagen hat. Ne? Also das habe ich da immer noch so ein bisschen im Kopf. Ja, dass sie nicht so das Problem darstellen, was natürlich ein bisschen fahrlässig wäre vielleicht. Aber ich habe Argentinien für mich persönlich definitiv auf dem Zettel. Also hier in dieser Gruppe gehe ich auch davon aus, dass die sich da durchsetzen. Ja. Und Bosnien-Herzegowina könnte sich unter Umständen, wenn überhaupt, mit dem Iran, oder? Ein Battle liefern. Also selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass die da jetzt groß was abräumen können. Also für mich... Also ist Bosnien ja für mich Zweiter. Ja, eigentlich auch. Aber ich sag gerade, wenn es überhaupt noch irgendwo eng werden könnte, dann Iran, Nigeria, ja. Da ist überhaupt nichts zu holen, oder? Weiß ich nicht, aber die Bosnier haben ja den Spahic von Leverkusen, dann Edin Dzeko natürlich, Ibisevic von Stuttgart. Bleibt der eigentlich jetzt bei euch? Naja, der wartet die WM halt noch ab. Weil er... Also ich denke mal, das ist ein Kandidat, der sich dann schon... ja, weiter orientieren möchte und international spielen will. Also, denk mal, wenn der richtige Verein kommt, dann, ja, ist es für mich schon ein Kandidat, der vielleicht sagt, tschüss. Wolfsburg soll ja mal interessiert gewesen sein. Ja, ja, ja. Ja, ja und die Nigerianer, da fällt mir eigentlich nichts so ein, außer John Obi Mikel von Chelsea. Ja, aber der hält sich mittlerweile auch Sensen, so seine Qualität, finde ich. Also, das hat ein bisschen nachgelassen, ja. Aus meiner Sicht. Bei mir geht gerade die Welt unter, also wenn ich jetzt gleich irgendwie weg sein sollte, nicht wundern. Okay. Ja. Gut. Übrigens, das machen wir nachher, okay. Was denn? Ja, ich wollte kurz sagen, was die wahrscheinlichsten Achtelfinalpartien sind. Nach am Ende, Prozent. Du bist ja wirklich... Für diese Gruppe, von der wir jetzt gesprochen haben. Und zwar sieht es danach aus, dass Schweiz auf Argentinien trifft, wenn die Prozente hier stimmen. Mhm. Und, Moment, jetzt. Aber muss ich mal ganz kurz intervenieren. Mich würde es nicht wundern, wenn da irgendwie punktgleich Schweiz und Frankreich irgendwie dann die Tordifferenz etc., dass die Franzosen Zweiter werden. Und dann im Achtelfinale Argentinien, Frankreich, leck mich am Arsch. Ja, das wäre natürlich gleich meine Ansage. Ja, und das zweite. Das rüttelt dann auch alles durcheinander irgendwo. Ja. Viertelfinale wäre dann Bosnien-Herzegowina. Gegen Frankreich. Ja. Das sind so die Tipps hier nach diesem berühmt-berüchtigten Tool. Ja. Ja, halte ich auch für gut möglich. Absolut, sehe ich auch so. Ja, jetzt kommen wir zur Gruppe G. Deutschland, Portugal, Ghana, USA. Ich kann mich noch erinnern, Ricky war nicht so erschüttert, sage ich jetzt mal. Pocho und ich haben ja die Auslosung damals geguckt und ich fand die Gruppe relativ schwierig. Nee, finde ich überhaupt nicht schwierig. Ich finde Deutschland gegen Portugal, natürlich, Portugal ist eine starke Mannschaft, allerdings liegt Portugal den Deutschen. Ja. Also die haben wirklich in den letzten Jahren immer gegen Portugal gut ausgesehen, auch als Portugal noch ein Ticken besser eingestuft wurde als vielleicht jetzt aktuell. Mhm. Wobei, weiß ich jetzt nicht, warum die jetzt schlechter sein sollten, aber hier ist definitiv ein Sieg möglich, in Unentschieden allemal. Natürlich kannst du das Spiel auch verlieren, ist schon klar. Also ich gehe jetzt nicht so bleiäugig daran und denke, dass Deutschland Portugal abschießt. Aber da gibt's schwierigere Gegner. So, dann hast du Ghana und USA. Und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn das diese zwei Gegner, ja, wenn das Gegner sind, wo wir uns jetzt in Acht nehmen müssen. Du hast gesehen gegen die Kameruner, wie unangenehm so eine Tretermannschaft sein kann. Das interessiert mich alles nicht. Das sind Vorbereitungsspiele. Die interessieren mich überhaupt nicht. Das ist eine WM. Und Treter hin oder Treter her. Diese Spiele sind mit Sicherheit unangenehm. Aber nochmal, wir fahren dahin mit dem klaren Ziel, Weltmeister werden zu wollen. Und wenn ich jetzt anfange, dass es gegen Ghana und gegen die USA schwierig werden könnte, die nächste Runde zu erreichen, also dann weiß ich nicht, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, aber, oder sagen wir mal 8 Jahren, aber das passt überhaupt nicht zu dem, was ich da in den letzten 8 Jahren gesehen habe von deutschen Nationalmannschaften. Portugal, wie gesagt, das wird unser Hauptgegner sein in dieser Gruppe. Direkt am ersten Spieltag, du oder die. Und die anderen, ja, dann bist du halt Zweiter, mein Gott. Also das ist, ich finde das nicht so, ich finde das wirklich machbar. Also da aber lass uns doch mal gucken, gegen wen man dann müsste. Belgien und Russland, würde ich sagen, die Top-Competitors in Gruppe H. Also gegen Belgien müsste... Beide schwer zu spielen. Russland weiß ich jetzt nicht, kenne ich nicht, aber gegen die Belgier müsste ich jetzt nicht im Achtelfinale antreten. Also man sollte schon Erster werden. Dieser Belgien-Hype, ich bin dann noch nicht so... Ey, Belgien ist so cool. Ja, die sind mit Sicherheit gut, aber das ist auch eine junge Mannschaft, die erste WM. Und dann kommt, wie gesagt, auch wieder das, was ich in der letzten Ausgabe, es ist halt meine Meinung, dass ich glaube, dass es ein Vorteil ist, wenn du deine Truppe so weit zusammen hast in einem Land oder in einem Team, vielleicht sogar mit diesem Blockbuilding und so. Ich glaube, das macht einfach dann schon nochmal was aus. Also vielleicht täusche ich mich da auch, kann gut sein, aber ich scheiß mich auch jetzt vor Belgien nicht in die Hose. Ja, aber der Kader mit Courtois, mit Kompanie, der auch schon ein gewisses Erfahrung hat, Vermahlen von Arsenal in der Innenverteidigung, wird dann wahrscheinlich mit Kompanie spielen. Er hat auch Erfahrung, also das ist schon richtig geil. Findest du den deutschen Kader schlechter? Nein, überhaupt nicht. Ich würde fast sagen 50-50. Wir haben das vor 4 Jahren auch schon mal gehabt, dass Deutschland eigentlich nur Knaller bekommen hat, gegen die sie dann in der K.O.-Runde spielen mussten. Mit Sicherheit England, auch nicht schlecht, Argentinien und so. Das hat doch funktioniert. Richtig, ja. Und ich glaube auch bei so einem Spiel Belgien gegen Deutschland, wenn es wirklich um alles geht, dann kommt das wirklich zu tragen, dass wir einfach mit Schweinsteiger, Lahm, Müller auch schon mit seinen 24 und Neuer da einfach Spieler haben, die einfach schon so viele WMs, EMs und Champions-League-Spiele gespielt haben. Da kommt das dann definitiv zu tragen und dann besiegen wir die auch. Aber vom Skill her, da kann dann auch mal so ein De Bruyne und so ein Eden Hazard und so ein Adnan Januzaj, wo ich glaube, das wird seine WM, Da kann immer mal ein Tor fallen, weil die so genial sind, die Burschen. Also ich habe die Befürchtung, dass Belgien vorne drin, den wir nicht vergessen. Hat sich jetzt verletzt, Entschuldigung. Im Achtelfinale nach Hause fährt dann. Oder nach dem Achtelfinale. Belgien. Ja. Portugal oder Deutschland wird dann der Gegner sein. Ja. Und ich glaube, dann ist Schluss. Sehe ich anders. Also ich glaube, Belgien steht vor Portugal auf jeden Fall. Weil bei Portugal ist alles nur so um CR7 oben aufgebaut. Die haben eine geile Defensive, dieses um CR7, das geht mir auch tierisch auf die Nüsse. Die haben mit Coentrão, Pepe, hinten, Spieler, das ist, mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Die spielen zusammen in einer Mannschaft. Ja, die kennen sich. Die sind eingespielt. Das ist geil, du. Das ist richtig gut. Mit Nani, jetzt dieses Interesse von den ganzen Clubs, der will sich auch nochmal präsentieren, das ist auch stark. Dann hast du noch den von AS Rom, João Moutinho. Granitchen, das ist alles sehr, sehr gut. Und ich würde nicht sagen, dass das nur Cristiano Ronaldo ist. Das ist mir einfach zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist die Sahne letzten Endes auf dem Eis sozusagen. Also ich finde auch, dass der Kader von Portugal sich wirklich sehen lassen kann und für mich auch ein Geheimfavorit sein könnte. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die ins Halbfinale kommen können und dann mal gucken, wer dann letzten Endes da wartet. Auf der Hochzeit, auf der ich jetzt letzte Woche oder wann das war, da haben wir natürlich auch über die WM gesprochen. Alle, ja, Portugal, das am ersten Spieltag, wenn du das gewinnst, ist das großartig. Wenn du es verlierst, läufst du direkt der Musik hinterher und alle, das ist ja nur der Cristiano Ronaldo. Also das ist mir wirklich zu billig. Das ist mir wirklich zu Am Angriff. Das ist eine Casual-Meinung. Ja, die haben dann auch noch den Virinha von Wolfsburg. Der war, gebe ich zu, die komplette Rückrunde mit, was hatte der? Einen geschwollenen Kojoten, ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall die komplette Rückrunde verletzt. Mir scheißegal. Wenn der fit ist, der Virinha, eine weitere Granate. Also du hast bei denen halt im Sturm nur den Ronaldo jetzt. Ja, oder? Aber die haben ein sehr starkes Mittelfeld, die haben eine solide Defensive und das muss eigentlich zumindest mal fürs Achtelfinale reichen. Und wenn sie dann gegen Belgien spielen, nehmen wir mal an, das kommt so, glaube ich, dass Portugal das gewinnen kann. Ich weiß nicht warum, aber Russland sehe ich irgendwie als extrem unangenehmen Gegner. Ich weiß nicht, da ist bei mir halt immer noch diese Der Capello-Trainer, ne, oder? Ist der noch der Trainer, weiß es nicht. Also ich glaube, der hat er nicht gesagt, er hört jetzt da auf, also er ist noch Trainer und hört jetzt nach der WM auf, weil er nicht irgendwie sowas. Ich guck gerade, er ist noch Trainer, ja. Aber ich habe immer noch diese EM im Kopf von 2008, wo sie so durch die Vorrunde zu Beginn der Vorrunde so extrem stark waren und dann überraschend ausgeschieden sind, die Russen, als der Holländer Trainer war, Guus Hiddink. Da haben sie doch mit so einem konstruktiven Fußball Erfolge geholt, ne? Die waren richtig gut. Aber gemauert, bis der Arsch qualmt. Nee. Die hatten mal eine EM dabei. Das war doch das mit Arshavin, wo der so gut war. Der war auch gut, aber die hatten eine EM dabei, wo die wirklich alles gerockt haben in der Hinrunde. Nicht in der Hinrunde, in der Gruppenphase. Also die Russen, ich weiß nicht, die habe ich irgendwie immer noch als unangenehmen Gegner abgespeichert. Für mich persönlich, ich würde lieber gegen Belgien im Achtelfinale spielen. Ach, hör auf, ja? Oh, ja, okay. Also Portugal gegen Belgien, das ist ja das, wo es dann stark danach aussieht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Skill, leicht Belgien, weil geilere Mannschaft mit diesem Witzel. Da kannst du ja Namen droppen bis geht nicht mehr, weil die so coole, viele Talente haben. Aber Portugal hat leider mit Pepe, mit Coentrão und auch mit dem aus der Türkei, der bei Fenerbahce gerade spielt, dem Mereisch oder so, ich weiß es nicht mehr, der wie so ein Verbrecher aussieht. Da haben die Spieler, die können bei diesen Big-Time-Matches den Unterschied machen, weil sie halt die mega Erfahrung haben und so viele internationale Spiele schon gespielt haben. Leichter Advantage Portugal, aber gefühlt möchte ich, dass Belgien gewinnt. Ja, damit du recht behältst. Richtig, verständlich. Ja, richtig. Ja, gut. Und Ghana, USA, was sagt ihr da? Ja, ist halt nix, auch, ne? Damit Punkte vergeben werden. Dafür sind die da. Punktelieferanten. Ja. Also USA ist mit Sicherheit keine schlechte Mannschaft, aber... Letztes Testspiel gegen Deutschland haben wir da nicht verloren, 3-1 oder sowas? Ja, da war doch aber auch, war das nicht die Sache, wo... Der Stegen da die Eier sich gesetzt hat. Nee, aber da war doch auch irgendwie so eine Rumpftruppe nur anwesend oder so. Irgendwas war doch da. Ach, also nee, da lasse ich mir auch nicht reinquatschen. USA und die anderen Hampelmänner da, das ist für mich kein Gegner, der Deutschland jetzt vor große Probleme stellen sollte. Was nicht bedeutet, dass das Spiel nicht unangenehm werden könnte, sondern die müssen diese Mannschaft schlagen. Und wenn es durch ein Tor in der 85. Minute ist, fertig. Aber das muss machbar sein für Deutschland, dass sie die beiden Mannschaften schlagen. Und dann ist es eigentlich fast egal, sage ich jetzt mal, wie du gegen Portugal spielst, weil dann bist du weiter, wenn du gegen die anderen beiden gewinnst. Ja, also ich wünsche mir, dass die gegen Portugal gewinnen. Ja, klar. So, und dann kannst du vielleicht schon nochmal ein bisschen Momentum aufnehmen. Könnte natürlich auch sein, du gewinnst gegen Portugal, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. So, dann hast du als nächstes das Spiel gegen Ghana und spielst dann nur unentschieden oder verlierst unglücklich, so ähnlich wie damals gegen Kroatien war das, bei der EM in Österreich-Schweiz. Ich glaube, gegen Kroatien verlierst du plötzlich und stehst dann unter Druck gegen die USA. Unangenehme Situation, aber selbst dann muss Deutschland das Ding holen. Also Ricky, ich muss dich mal kurz hier ins Boot holen. Bei Pocho ist Stromausfall. Ja. Hat der doch einen Laptop. Ja, aber wahrscheinlich das Internet geht da nicht mehr, ne? Was ist das für ein Scheiß? Ja. Ja. Ja, dann. Ja, das ist aber ganz schön. Letzte Woche bist du technisch rausgeflogen. Ja. Stromausfall in Grevenbroich. Grevenbroich, ja. Als Grevenbroich wieder die Stromrechnung nicht bezahlt. Ja, jetzt wahrscheinlich ist es, die produzieren doch so viel Strom. Ja, Pocho wird da mit Sicherheit später im Verlauf dieser Sendung nochmal dazustoßen, aber bei den Ghanesen natürlich der Asamoah von Juve natürlich zu nennen, Granate und ja, weil jetzt alle sagen, Kevin Prince Boateng, aber irgendwie finde ich den nicht mehr so gut. Ja, der ist schon gut, aber das ist halt auch nicht dieses Level, vor dem wir uns jetzt Sorgen machen müssten. Wie gesagt, nochmal, was dann letzten Endes passiert, ist was ganz anderes. Also das kann natürlich schon noch sein, dass es nach hinten losgeht für Deutschland, aber dann sind wir halt grottenschlecht gewesen bei der WM. Wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, wie Deutschland spielen kann, dann ist die USA und Ghana letzten Endes besiegbar. Entschuldigung, sollte nicht an dich. Naja, nicht persönlich. Ja, also ja. Deswegen, da mache ich mir weniger Sorgen. Ich bin tierisch gespannt auf dieses erste Spiel gegen Portugal, weil ja, das wird spannend, weil ich kann Deutschland schwer einschätzen. Nächsten Montag ist es schon soweit, 18 Uhr. Ja, 18 Uhr, das ist eine schöne Anschlusszeit. Da gehe ich, glaube ich, zum Wurstsalat essen zum Tobi. Oh, schön. Ja, da lade ich mich jetzt gleich mal direkt hier in der Sendung ein. Das nächste Spiel ist, glaube ich, relativ unangenehm, um 21 Uhr oder sowas. Unangenehm für uns oder für die Mannschaft? Deutsche. Ja, aber das geht noch, oder? 21 Uhr. Es gibt auch einen Anschlusszeit um 22 Uhr. Ich glaube, das Eröffnungsspiel ist... Es gibt auch um 3 Uhr. Nee. Doch. Ja? Meine ja. Hab ich aber noch nicht... Okay. Kommt vielleicht drauf an, in welcher Zeitzone, wa? Nee, aber ich meine, es gibt da noch eine noch spätere Anschlusszeit. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, super, da stehen keine Anschlusszeiten fürs Achtelfinale. Bei Transfermarkt, ne? Ich bin auf süddeutsche.de, logisch. Doch, 3 Uhr ist richtig. Ich habe es gerade gesehen, in Gruppe C spielt Elfenbeinküste gegen Japan um 3 Uhr. Mhm. Und Japan gegen Griechenland um 0 Uhr. Sag mal, haben die Anstoßzeiten so ein bisschen verändert? An den Markt angepasst? Also, weißt du, Japan 3 Uhr bedeutet, bei den Japanern ist es dann Mitten am Tag oder so, oder? Ja, würde doch Sinn machen, oder nicht? Ja, ja, aber haben sie die Anschlusszeiten da an die jeweiligen Länder angepasst? Nee, das kann ja nicht sein. Aber das scheint das einzigste Spiel zu sein, was um 3 losgeht. 3 Uhr nachts. Das ist doch unfassbar eigentlich. Eigentlich schon, ja. Da kann ich doch überhaupt nicht gucken. Ja. Also, das ist... Gegen wen spielen die? Japan gegen wen? Gegen die Elfenbeinküste. Ich gucke gerade komplett alle Gruppen durch. Das ist das einzigste Spiel, das um 3 Uhr losgeht. Also Achtelfinale und so sehe ich keine Anschlusszeiten, aber in der Gruppenphase gibt es nur dieses Spiel, das um 3 losgeht. Alle anderen um 0 Uhr oder früher. Ja. Ja, die 0 Uhr-Spiele sind scheiße, das stimmt ja, schon. 21, 22, das geht alles. Ja, 22 Uhr ist auch unangenehm. Ja, aber es geht noch. Mein Gott, dann gehst du halt mal um 12 ins Bett. So, ja, jetzt ist der Potsch natürlich nicht dabei. Jetzt müssen wir beide erstmal unsere Top 11 ausklamüsern. Ach so, ich dachte, wir machen so irgendwie mit Gruppe H weiter. Ach so, mit Gruppe H können wir natürlich auch mal. Ich weiß nicht, aber wir haben natürlich über Belgien und Russland schon viel geredet. Südkorea und Algerien. Das stimmt, jetzt wo du es sagst, merke ich auch. Schon. Was willst du über Südkorea und Algerien sagen? Sag mir mal einen Spieler von Algerien. Der hat mal bei Dortmund gespielt und bei Mainz. Ist der aktuell noch im Knast oder kann er wieder spielen? Wie hieß denn der nochmal, der Kleine da? Ja. Also ist er nicht in Ägypter gewesen? Ich glaube, da darf man wechseln. Die Länder. Je nachdem, wer gerade an der Macht ist. Kann schon sein. Nee, Algerien, gibt's doch irgendwelche Spieler aus Deutschland, die da spielen, oder? Ist das so? Müsste ich jetzt nachgucken. Ja klar, ich auch, aber... Dann gucke ich jetzt mal schnell nach. Man kann es ja einfach mal behaupten. Also ich sehe kein Bundesliga-Wappen. Na, dann ist keiner dabei. Dann habe ich mich da getäuscht. Ja gut, aber Südkorea ist ja immer eine interessante Vorrundenmannschaft, finde ich. Also die spielen ja schon interessanten Fußball. Ja. Ja, dann und wann auch Spaß macht, wenn man sich den mal so anschaut. Natürlich ist das jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut wie 2002. Kennt man natürlich den Heung-min Son von Leverkusen, ne? Son, Park, darf man auch nicht außer Acht lassen. Ah, also der ist ja jetzt, sag ich mal, auch nicht der Allerschlechteste. Ja. Und ansonsten, also zu den Namen, da fällt es mir halt wirklich schwierig, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt so politisch korrekt, aber da fällt es mir halt wirklich schwierig, die großartig auseinanderzuhalten. Also ich müsste da wirklich noch so eine Vita mit dazu sehen, um dann zu wissen, wer da genau gemeint ist, bin ich jetzt ganz ehrlich. Aber das, was ich von Südkorea gesehen habe, in den meisten Fällen war es immer ordentlich. Nicht jetzt, ja, mit Sicherheit kein Geheimfavorit oder so, aber ja, unangenehmer Gegner, der auch mit dem einen oder anderen Spielzug zu überzeugen weiß. Denke auch, ja. Auch zu Recht sind die immer jetzt bei einer WM. Machen einen guten Job. Ja, finde ich gut. Ja, frei. Ja. Algerien können wir, denke ich, mal außen vor lassen. Und mit Belgien und Russland in dieser Reihenfolge kann man, glaube ich, auch die Gruppensieger so nennen. Südkorea, ja, ist so ein bisschen die Überraschungsmannschaft oder hat das Potenzial, da eine Überraschungsmannschaft in der Gruppe zu werden, aber ich sehe es auch so. Wir müssen ja dran denken, Costa Rica wird ja in seiner Gruppe Zweiter, ne? Ja. Laut Pocho schon. Welche waren das nochmal, welche Gruppe? Ich glaube, die D oder die C war es. C. Nee, D war es. D, genau. Ja, vor Italien. Ja, am Bell, ja, genau. Und naja, gut, Uruguay, wer weiß. Wer weiß. Costa Rica, erstes Spiel gegen Uruguay. Da eine Überraschung. Direkt Italien, England spielt nur unentschieden. Nee, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ja, Uruguay ist nicht so richtig im Turnier. Ja, so, zack. Costa Rica gewinnt 1-0. England, Italien unentschieden. Uruguay gegen England auch unentschieden. Italien, Costa Rica auch unentschieden. Dann Italien gegen Uruguay, da geht's schon um alles. Und Costa Rica besiegt England 4-0. Ja, Gruppensieger müsste dann gegen... Keine Ahnung. Müsste dann gegen... Ist zu absurd jetzt. Jetzt ist es mir zu absurd. Gegen die Elfenbeinküste ist wahrscheinlich. Und auch machbar. 2-0, denke ich mal. Oder gegen Griechenland. Beides machbar für Costa Rica. Ja, klar. Und dann geht's wahrscheinlich gegen Brasilien. Gut, dann musst du natürlich mal alles zeigen. Ja, dann holen sie wahrscheinlich auch mal die Stammspieler raus. Ja, so, nee, können wir vernachlässigen. Jetzt müssen wir mal unsere Top 11 hier aufs Parkett zaubern. Ja, ich muss mir erstmal mal den Kader hier aufrufen. Mittlerweile blickt ja kein Mensch mehr durch. Wer verletzt ist und wer nicht. Ja. Ja, ich glaube aber, wir können... Während du den Kader aufrufst, per se mal mit dem Tor anfangen, oder? Ja, da wird es nicht so schwer sein, weil er hat ja gestern trainiert. Manu. Er ist jetzt auch im Torwarttraining, ja. Aber schon übel, wie das sag ich mal, jetzt alles gelaufen ist für die deutsche Nationalmannschaft, eine eigentlich sehr unglückliche Vorbereitung und irgendwie auch so eine Vorbereitung, jedenfalls der Teil in Deutschland oder in jetzt im Trainingslager in Südtirol, wo du dir so denkst, ah, das hätten wir jetzt alles irgendwie nicht gebraucht. Alles, was da so ablief, wirkt so, als wäre es alles für den Arsch gewesen. Ja, aber gerade das stimmt mich ja froh, mutig fast auch schon. Es ist so viel Scheiße im Trainingslager gelaufen, der Reus ist jetzt auch noch verletzt. Es ist alles fast designed für ein Upset. Das ist ein gutes Thema, weil ich persönlich fand das ganz, ganz, ganz schlimm, dass sich der Reus verletzt hat, weil das für mich wirklich... Ja. Also mit einer der Spieler ist, die mir am meisten bei dieser WM fehlen werden, glaube ich, weil der hat so viel Potenzial und das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen. Viele glauben, dass Reus so ein möglicher Shootingstar bei der WM hätte werden können. Genau, ja. Da gehe ich aber auch stark von aus, ja. Ja, jetzt ist es natürlich alles... Hat eine überragende Rückrunde bei Dortmund gespielt. Nicht ohne Grund kommen jetzt da die großen Gerüchte, dass Barcelona und Reus sich ja wohl schon einig sein sollen. Nur der Susi Zorc hat gesagt, nix, der wird nicht gehen. Also ich traue Marco Reus auch grundsätzlich zu, dass er sich bei einem ganz großen Verein durchsetzen kann, wenn er seine Top-Leistung mal konservieren kann. Also ich finde das extremst schlimm für Jogi Löw, für die Nationalmannschaft, dass der verletzt ist. Also wirklich. Weil er auch extrem flexibel ist. Den kannst du halt dann auch mal in die Offensive packen, also in Sturm stellen oder auf so eine klassische Außenposition. Aber selbst doch, den kannst du selbst sogar, denke ich mal, im Sturm eine Möglichkeit einräumen, wenn es irgendwie mal brennt und Deutschland dringend ein Tor braucht oder so. Der kann aus der Defensive viel machen, hat einen guten Schuss, gute Einzelleistung, sowas fehlt. Also das wird mit Sicherheit, die deutsche Mannschaft vielleicht nicht stark, aber ja, zu einem großen Teil sprechen. Ja. Wird da eine weitere klasse technische Option genommen, ne? Ja, also das finde ich sehr tragisch. Und vorne, wenn du es schon angesprochen hast, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob man mit Klose spielt oder nicht eher mit Götze. Ja, aber Klose hat ja jetzt bei dem Spiel gegen Kamerun, was waren das? Algerien? Armenien. Armenien, wo der gespielt hat, hat er mich überzeugt. Dribbelstark, das war wirklich gut. Aber es ist halt auch Armenien, wa? Ja, sicherlich, na klar. Also ich habe nichts gegen Miroslav Kloses Qualitäten als 36-Jähriger, aber es würde mich schon überraschen, wenn ein Mit-30er bei einem WM-Favoriten im Sturm steht. Ich weiß auch nicht warum, also so richtig wirkt das nicht richtig. Also, ja, na sicher. Irgendwie wirkt es komisch, aber das Problem ist, wer sollte sonst im Sturm stehen? Also Volland hast du immer mal wieder gesagt, aber... Der ist noch zu jung, ne? Ja, weiß nicht, ob's Alter das Ausschlaggebende ist oder die Leistung. Der ist gut, aber Punkt. Oder nee, nicht zu jung, das ist natürlich völlig richtig, das ist egal, aber zu unerfahren auf dem Parkett, würde ich sagen. Ist schwierig einzuschätzen, ja. Also ich finde mit Götze, den ich im Sturm verorten würde, Klose, da hast du zwei gute Alternativen vorne drin. Du kannst, je nach System, kannst du natürlich dann noch mit den Außen viel machen. Ja, du hast auch... Sag mal so, wenn du jetzt wirklich rein auf diese Stürmerposition gehst, da kannst du auch einen Schürrle spielen lassen. Finde ich, oder? Ja, absolut. Hat der nicht in Leverkusen mal Stürmer sogar gespielt? Ich glaube ja, aber da beraubst du dir natürlich auch so einer Option, dass der aus Mittelfeld enorm Speed aufnimmt, ne? Richtig, ähnlich wie bei Müller, der ja auch aus über oder außen Podolski. Dann, ja, siehst du den als Startelf-Kandidaten? In den letzten beiden Spielen gegen Kamerun und gegen Albanien. Algerien? Armenien. Denk an Gegard Mousasi. Und an Henrik Mkhitaryan. Stimmt, das ist einfacher. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass Herr Poldi auf der linken Seite unfassbaren Dampf und Wut im Bauch hatte. Also, das hat mir gut gefallen. Ich will es immer einschränken. Das sind nicht die Gegner, die ich bei einer WM erwarte. Aber du musst ja die Leistung einschränken. Hast du da auf der linken Seite sonst einen gesehen, der so gut gespielt hat in den letzten beiden Spielen? Reus eigentlich nicht so. Nö, aber, also pass mal auf, dann machen wir doch einfach mal das Mittelfeld, weil ich denke mal, davon ist ja dann auch abhängig, wer im Sturm spielt. Richtig, und wer vor allen Dingen hinten rechts spielt. So, also für mich, kannst du mich jetzt gleich korrigieren, ist in der Zentrale defensiv wird Schweinsteiger spielen, logisch. Ja. Und Groß. Und Groß auf der 6? Ich würde so, oder was denkst du, wie der spielt? Meinst du nicht, dass der mit so einer Doppel-6-Position Doch, spielt? Ich denke schon, aber ich würde eher sagen, dass Khedira und Schweinsteiger auf der Doppel-6 spielen. Meinst du, der lässt Khedira spielen gleich? Ja, glaube ich schon. Ja? Glaube ich schon. Ja, okay, also natürlich, wenn Sami Khedira fit ist, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber dasselbe Thema ist ja auch Bastian Schweinsteiger, dass der fit wird. Ja, aber er hat natürlich jetzt nicht so eine schwere Verletzung gehabt wie Khedira. Das ist wahr. Also das wird interessant sein, wie sich da der Bundesjogi entscheidet. Ja. Aber meinst du nicht, Khedira, ja. Schweinsteiger wäre schon gut? Ja, natürlich. Wenn Khedira ansatzweise das leisten kann, was er vor seiner Verletzung geleistet hat, dann brauchen wir nicht drüber reden. Dann kann man vielleicht sogar sagen, Khedira und dann als Schweinsteiger schwer. Und also ich weiß nicht, auf Groß würde ich nicht verzichten wollen. Ja, aber Lahm auf der 6, was sagst du da? Bin ich nicht so der Fan von, weil ich den Ersatz so ein bisschen vermisse dann für Philipp Lahm in der Verteidigung. Ja, du hast ja Kevin Großkreuz da gesehen bei dem Spiel und da hat er direkt mal einen Elfmeter verursacht. Ne? Also der was passiert schon war. Aber das Geile ist ja bei einem Philipp Lahm, wenn es hitzig ist, wenn es für Deutschland nicht so gut läuft, wenn Deutschland Probleme kriegt, vielleicht sogar überrannt wird, dann ist der immer wieder der Spieler, der so ein bisschen Ruhe reinbringt. Mhm. Und nicht so sehr durch seine Ausstrahlung, sondern, oder doch, eigentlich schon durch seine Ausstrahlung. Durch die spielerische Ausstrahlung, ne? Der lässt halt da nichts anbrennen einfach. Das ist so eine Bank da hinten drin. Ja, also ich würde den in der Abwehr lassen und würde im Mittelfeld, wir haben doch da defensiv wirklich jetzt genügend Auswahl mit Khedira, Schweinsteiger und Groß. Das sind für mich die drei, die sich da um diesen defensiven Mittelfeldbereich. Kramer haben wir da noch. Ich glaube aber, der ist nicht relevant, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Aber du würdest sagen, Schweinsteiger, Khedira, das ist... Ich würde sagen, Schweinsteiger, Khedira, ja. Und daraus, ich schränke es insofern ein, wenn da bei einem der beiden ein Zweifel besteht, dann muss Groß spielen, weil Groß für mich da definitiv nicht so weit hinter diesen beiden zurückfällt. Also leistungstechnisch. Ich finde, da muss man kein Risiko eingehen. Und jetzt auf Teufel komm raus, einen der beiden in Anführungsstrichen Stars da einen Vorzug geben. Also ich finde, man kann dann ruhig sagen, okay, komm, pass auf, Khedira oder Bastian, du kommst von der Bank und dann gucken wir erstmal, was vielleicht dann im Achtelfinale noch geht. Also ja, aber ich gebe dir recht, Khedira, Schweinsteiger, wenn die beiden einigermaßen fit sind, dann müssen die spielen. So. Und jetzt eine hochinteressante Position. Jetzt wollen wir jetzt erstmal mit der Abwehr weitermachen oder mit der 10? Nee, jetzt will ich mal weitermachen, genau. Ich will das Mittelfeld mal komplettieren. Ja, ich bin mal gespannt, wen du auf die 10 packst. Ja genau, da tue ich mich nämlich schwer. Ja. Also 10 ist ja da, würdest du die 10 als Mittelfeldspieler sehen oder eher als hängende Spitze, so als Neune verkaufen? Denkst du, das machen die so? Ja, also dann musst du Özel da eigentlich spielen lassen, oder? Ja, Özel oder Groß. Özel oder Groß. Özel eigentlich. Also im ersten Spiel würde ich Özel spielen lassen. Mhm. So. Gefällt mir jetzt. Ja. Mesut Özel. Nee, im ersten Spiel würde ich den spielen lassen, glaube ich. Weil der ist uns irgendwie noch was schuldig. Der ist vielen Leuten noch was schuldig, ja. Immer bei WMs, denke ich mir so, oder auch bei EMs. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Mesut Özil brilliert und unser Messi wird. Und dann ist es der als erstes eigentlich den Kopf einzieht. Da erinnere ich an das Italien-Spiel bei der EM vor 2 Jahren, wo von ihm nichts kam. Mm. Außer dann, glaube ich, noch ein Elfmeter in der 85. Minute oder so. Ja. Hat er auch verwandelt. Ja, super. Es war seine einzige Aktion, die Richtung Tor ging, glaube ich. So gefühlt. Nee, aber ich würde ihn spielen lassen von Beginn an und definitiv die Chance geben, aber die Zügel ein bisschen anziehen, weil ich glaube, der hatte und hat auch über lange Zeiten so einen Freifahrtschein gehabt bei Jogi Löw. Ja, richtig. Und ich finde, du hast mit Draxler, auch wenn du den Draxler jetzt nicht mehr so gut fandest, aber ich finde, du hast mit Draxler jemanden, den könntest du auch mal hinstellen. Ja, aber das ist doch eher ein Linksspieler. In den letzten Monaten bei Schalke war der Max Meyer nur noch auf der 10 und der der auf der Linken. Aber der meinst du nicht, dass er diese Position gut ausfüllen könnte? Kannst da dann eher dann doch einen Götze spielen lassen auf der 10? Ja, den habe ich ja ehrlich gesagt weiterhin im Sturm verankert bei mir. Ah, okay, also würde dann bei dir Müller nicht auf rechts spielen? Doch. Er würde auf rechts spielen, so. Ja. Also ich, um das jetzt mal zu manifestieren, was ich sagen würde, ich würde Özil auf 10, links würde ich Poldi? Oh! Ja, ich glaube schon. Ich oder den Schirle. Also ich würde den Schirle spielen lassen, weil ich bin von dem wirklich begeistert gewesen. Jedenfalls ja bei den wenigen Spielen, das muss ich ehrlicherweise sagen, die ich in den letzten Monaten von ihm gesehen habe. Natürlich ist ein Spiel bei mir wirklich wie eingebrannt, dieses eine Spiel, als er da 3 Tore gemacht hat und 60 vorbereitet hat, gefühlt. Also das war natürlich eine absolute Weltklasseleistung. Aber ich finde den Schirle bockstark. Man sollte sich natürlich auch den Poldi-Faktor nicht nehmen lassen, wenn er mal reinkommt. Dann bringt er immer Alarm. Andererseits ist so ein Podolski in der Startelf auch schon wieder ein Statement. Ist ein Statement und man kann sagen, was man will. Lukas Podolski bei großen Turnieren steht immer sein Mann. Solide, ja, definitiv, ja. Doch, das muss man sagen, da hast du recht. Der Spieler, auch wenn es kein hundertprozentig Deutscher ist, das ist auch einer der Spieler, mit denen ich mich zu 100% mit dieser Mannschaft identifiziere, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber wenn ich jetzt hier den FIFA-Mode einstelle, dann würde ich Schürrle aufstellen. Schürrle, ja. Weil er einfach dynamischer und torgefährlicher noch ist, noch mehr ist. Ja. Und du kannst mit dem halt, denke ich, auch noch ein bisschen mehr arbeiten und der ist flexibler auch so ein bisschen in seiner ganzen Spielanlage. Also deswegen glaube ich, dass du mit Schirle auf links unberechenbar oder unberechenbarer bist als wie mit Podolski. Doch, Podolski hat vielleicht dann den kleinen Vorteil in Sachen Distanzschuss, dass er da natürlich einen ablegen kann, aber wie oft ist das in den letzten Jahren passiert, muss man sich ja auch mal fragen. Wobei also, Schirle natürlich auch einen guten Distanzschuss hat. Ja, hat er auch unter Beweis gestellt bei diesem einen Wahnsinnsspiel. Ja, also links können wir uns auch nicht Schirle, so richtig einigen. Mach mal den Schirle. Okay. Dann auf der 10 machen wir Özil. Dann, es würde natürlich bedeuten, bei dir würde Götze Müller auf der 9 spielen. Ja. Bei mir Moment würde mal. Klose auf der 9 spielen und Müller auf der rechten Flügelseite. Ja, genau. Also bei mir würde Müller auf rechts spielen und in der Mitte würde ich Götze spielen lassen auf der 9. Und ich würde dann nach einer Zeit, wenn der Klose im Arsch ist, würde ich ihn vom Platz nehmen, würde den Müller auf die 9 legen und würde den Götze auf die rechte Flügelseite stellen. Da hast du immer gut zum Nachlegen. Ja, also ich verstehe das schon, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Problem, dass mit dem Götze dass irgendwie so ein hausgemachtes Problem mittlerweile ist, dass der gar nicht mehr so häufig gespielt hat bei Bayern und auch in der Nationalmannschaft nicht mehr diese Wertschätzung bekommt. Und ich weiß gar nicht warum. Also ich habe das Gefühl, dass der da mehr oder weniger so ein bisschen weggeschoben wurde von seinem eigentlich sicheren Stammplatz in der Nationalmannschaft. Fandst du nicht, dass der vor einem Jahr noch als gesetzt anzusehen war in der Nationalmannschaft? Ja, noch mehr als Reus, würde ich fast sagen. Und Reus hat den da so ein bisschen überholt. Ja, aber wie ist es denn das gekommen? Also der hat er spielt jetzt nicht mehr bei. Also er spielt ja, aber warum? Der hat doch immer gute Spiele gemacht für München, oder? Der war ja nie richtig schlecht. Nein. Also für mich ist er definitiv gespielt, ja. Für mich ist er definitiv ein Kandidat für die Startelf und dann vielleicht. Was hältst du davon, wenn man das vorne ein bisschen flexibler gestaltet? Also dass man halt wirklich schaut, je nachdem, was für eine Spielsituation ist und dass die sich so ein bisschen abwechseln, wer da jetzt der Stoßstürmer, also so einen richtigen Stoßstürmer gibt's ja da eigentlich dann nicht in diesem System. Wenn du nicht Klose spielen lässt, gibt's ja diesen klassischen Stoßstürmer gar nicht. Der ist ja jetzt auch nicht der ultimative Stoßstürmer. Klose. Ja. Ja, aber den kannst du halt vorne anspielen und der macht ein Kopfballtor. Genau. So, und den schießt er halt an und der trifft. In der Regel ja. So, und beim Götze, da ist ja mehr so das Spielerische dann noch, oder? Genau, und du kannst dann natürlich auch, wenn du Müller auf rechts, Götze auf der 9 und Schürrle auf links stehen hast, kannst du mit den dreien auch schön rochieren. Das meine ich, aber schön. Ja. Mir wäre es fast lieber, wir hätten neben Klose so einen alten Gomez. Also alt meine ich jetzt auf seine Qualitäten bezogen. Völlig richtig. Also das tut mir noch so ein bisschen weh, dass uns da... Da hat man sich wirklich um eine Waffe beraubt, dass man... Der hat ja Monate nicht gespielt, den kannst du auch nicht mitnehmen, weil der einfach nicht fit sein kann. Aber so ein Gomez immer mal reinzubringen, so ein Tank da vorne ist immer geil. Allerdings hat er natürlich bei der Nationalmannschaft nie so richtig abgeliefert. Richtig, ja. Vielleicht ist das auch ein Grund gewesen. Nee, also jetzt müssen wir mal abwarten. Die Jungs, die wir da vorne drin haben, sind alles torgefährliche, offensive Mittelfeldspieler. Und es kommt einem ja sowieso so vor, dass die Stürmer lange nicht mehr diese Rolle haben, die sie mal hatten. Also auch in München. Ich meine, Mandzukic ist halt einfach nicht so wichtig wie früher, Luca Toni war, sage ich jetzt mal, um es jetzt mal nicht ganz so weit in die Vergangenheit zurückzublicken. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass es genau so ist. Aber mit dem Klose von Beginn an, da komme ich nicht so richtig drauf klar. Ja. Deswegen aber für ist mich er denn der Spieler, der noch ein Spiel belebt nach einer Zeit? Klose? Ja. Ja, belebt vielleicht nicht, aber durch Standards und hohe Bälle ist er auf jeden Fall ein Spieler, der immer mal einen Kopf hinhalten kann. Das ist wahr. Dann lass uns doch mal. Ja, ich meine, aber eigentlich musst du ja immer deine beste Elf bringen und dir nicht überlegen, kann ich den noch reinbringen? Naja, warum denn nicht? Naja, weil wenn du der Meinung bist, dass Götze stärker ist im Angriff oder Müller und Götze dann auf rechts oder weißt du, Kuckuck, dann musst du die eigentlich auch spielen lassen. Da kannst du ja nicht so rangehen und sagen, ja, ich lasse aber Klose erstmal anfangen, weil den Götze könnte ich immer noch bringen und der belebt dann das Spiel. Also dann kannst du ja gleich mit Götze anfangen, wenn du der Meinung bist, dass der das Spiel belebt und dem Spiel gut tut. Ja, weil ein Draxler belebt auch das Spiel. Ja, wenn, das du, ist wahr. Wenn du Schürrle spielen lässt, dann kannst du auch einen Podolski reinbringen, der belebt auch das Spiel. Also. Dann lass uns mal zur Verteidigung kommen. Ja. Da wird es dir schon ein bisschen anders, oder wie? Also Rick stellt die sich von selbst auf. Rechts Lahm, links Erik Durm. Dazu muss ich noch sagen. Da habe ich ein Problem mit. Ja, da hast du ein Problem mit. Der hat sich gegen Real Madrid seine Sporen absolut verdient. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Erik Durm einen klasse Job gemacht. So ein junger Bursche, der ja Champions League davor noch nie gespielt hat. Also mich hat der Typ absolut überzeugt. Nicht ohne Grund ist ja der Schmelzer dafür jetzt zu Hause. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Erik Durm eine der Entdeckungen des Turniers werden kann. Und dann natürlich in der Innenverteidigung sehe ich Hummels, Boateng, Mertesacker. Da kannst du eigentlich würfeln. Innenverteidigung. Ja. Hummels ist für mich klar. Mhm. Und eigentlich Boateng. Eigentlich Boateng, ne? Ja, für mich wäre es Hummels, Boateng. Ja. Lahm auf rechts ist klar. Tja, aber auf links hast du dann auch im Endeffekt nur noch die Wahl oder keine Wahl mehr und musst Dom nehmen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob der, ja, der hat ja den, der Löw hat ja den Höwe das mal auf links getestet, aber das ist alles nichts. Ich weiß hat er auch bei Schalke ja schon gespielt. Hat er bei Schalke auch schon gespielt und ich weiß nicht, ob der Großkreuz das auch spielen kann. Mir hat der Großkreuz rechten Verteidigerposition wirklich gut gefallen in der Champions League. Aber Durm und Lahm auf den Außen, das finde ich schon ganz gut. Ja, ich hoffe, dass du da recht behältst. Also ist halt ein Spieler, da weiß ich jetzt einfach noch nicht so sehr mit umzugehen. Also wenn wie wird der sich jetzt in so einem Turnier präsentieren? Das ist schwer einzuschätzen. Den kann ich überhaupt nicht einschätzen, ja. Die Gefahr ist natürlich, wenn er direkt im ersten Spiel ein richtig schlechtes Spiel macht. Der fängt sich, glaube ich, nicht mehr. Das ist halt die Frage. Ich meine, die Jungs sind natürlich mittlerweile auch total abgewichst, auch mit 22 Jahren. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das dann immer gleich da, ja, das bedeutet, dass er danach nicht mehr zu seiner Leistung finden kann. Es ist wahrscheinlich schwieriger, wenn du ihm danach nicht nochmal diese Chance gibst. Also auch das ist, denke ich mal, wichtig, wen er jetzt hier im ersten Spiel aufstellt. Dem muss eigentlich auch das Vertrauen im zweiten Spiel geschenkt werden. Also, ja, das möchte ich fast noch mal ein bisschen einschränken, aber ist halt schwierig, wenn du so einen jungen Mann da bringst im ersten Spiel gegen Portugal, richtungsweisendes Spiel, haben wir schon gesagt. Jetzt verkackt er da. Mhm. Und über seine Seite kriegen wir das entscheidende Tor. Und du bringst den im nächsten Spiel nicht mehr. Ich glaube, das ist schlimmer für den, als wie wenn er dann gleich nochmal eine Chance hat, drei Tage später. Richtig, ja. Diese Und da musst du dann natürlich abwägen, wie schwer kann der Schaden sein, den er dann eventuell auch im zweiten Spiel wieder anrichtet. Ja. Ja, ich meine, der nimmt den ja mit aus einem guten Grund. Ja, der ist auch gut, der Junge. Ja, und deswegen, wenn da überhaupt irgendwas schief geht, eigentlich musst du dir überlegen, hätte es Spieler XY besser machen können. Weißt du, also wäre das der Alternative auch so gegangen oder hätte der die Situation. Ja, nee, ich meine jetzt von denen, die dabei sind. Mhm. Hätte der diese Situation besser lösen können, Hövedes zum Beispiel oder so. Oder hätte der in anderen Situationen falsch reagiert und da hätte man ein Tor gekriegt. Also das ist schwierig. Ich glaube, die Jungs, die da jetzt spielen gegen Portugal, denen sollte man das Vertrauen auch nicht sofort wieder im nächsten Spiel entziehen. Vor allem in der Abwehr ist es ja wirklich wichtig, dass man sich so ein bisschen einspielt. Und so wie es aussieht, sind die einzigen beiden Spieler, die die sich dann vom Verein her kennen, Lahm und Boateng. Und genau. Selbst das ist ja noch nicht sicher. Also es kann ja auch sein, dass du wirklich 4 Spieler hinten drin stehen hast, die sonst nicht miteinander spielen. Ich obwohl halt der Dom und Gefühl, der Hummels. Dass gegen Portugal Lahm auf der 6 spielen wird und wir hinten rechts Jerome Boateng und in der Innenverteidigung Mertesacker und Hummels sehen werden. Wäre natürlich keine optimale Lösung. Ach, das mit dieser Abwehr ist immer so. Das ist so eine Sache, ne? Ja, da sind wir einfach nicht mehr so gut aufgestellt wie noch vor, wann war das? 98? Oder wann? Ich überlege gerade wirklich, wann wir das letzte Mal so eine prägende Abwehr hatten. Oder war das 2002 auch noch so? Südkorea? Ja, da hatten wir doch mit dem Rehmer und so. Das war da auch nicht jetzt so unbedingt. Echt? Ja. Rehmer war da an der Abwehr? Ich glaube ja. Ich hab nochmal so eine Doku gesehen über die WM 2006 und da war im Finale der Rehmer am Start. Echt? Ja. Im Finale? Ich glaube schon. 2002 meinst du dann? Ja, 2002. Achso, du hast 2006 gesagt. Ja, 2006 so. war ja die Abwehr auch nicht gerade unser Prunkstück. Also ja, das mit der Abwehr, das wird interessant werden. Da denke ich, aber da würde ich halt einfach auf Hummels und Boateng setzen. Das sind für mich die über die letzten Jahre gesehen die besten Innenverteidiger. Mertesacker hatte mal so ein Tief vor einem Jahr. Ja. Hat sich jetzt natürlich stark stabilisiert bei Arsenal und ist natürlich auch Vizekapitän. Das sagt natürlich auch einiges aus. Stimmt, da hast du natürlich recht. Ja. Vielleicht ist es auch, aber das spricht wieder dagegen, dass du die Mannschaft so ein bisschen einspielen lassen solltest. Also vielleicht ist es auch abhängig vom Gegner. Also ein Mertesacker ist halt durch seine Kopfballstärke, aber Boateng ist auch kopfisch. Also das ist, Eigentlich wird sich entscheiden zwischen den dreien, das hast du ja schon gesagt. Hummels, Mertesacker. Alle drei befinden sich da auf einem ähnlichen Niveau. Ja, Hummels würde ich schon nochmal über den beiden anderen stellen. Also Hummels ist für mich gesetzt. Okay, ja, kann ich mit leben, ja. Und im Tor, welche eine Überraschung. Da sieht es ja auch stark danach aus, nachdem er jetzt endlich Torwarttraining macht, dass Manu am Montag dann auch im Tor stehen kann. Und mir wäre es aber auch nicht Angst und Bange um Weidenfeller gewesen. Aber überhaupt nicht. Also im Tor mache ich mir auch keine Sorgen. Weidenfeller, bärenstarker Torhüter. Manu Neuer. Bei Manuel Neuer, traue ich mich fast nicht zu sagen, aber der hat immer mal wieder so eine Situation in dem Spiel dabei, wo du so denkst, Moment mal, was war denn das jetzt gerade? Das war eher Zweitliganiveau. Ja. Aber er hat halt auch mehrfach Aktionen dabei, wo du mit den Ohren schlackerst. Ja. Und da sind auch viele von diesen Situationen dabei, wo er aus dem Tor rausgepäst kommt. Und das geht ja in den meisten Fällen, geht das ja gut. Und in den meisten Fällen ist es auch kongenial. Ja, nee, also Manu Neuer finde ich schon zu Recht unsere Nummer 1, ist gar keine Frage. Aber ab und zu denke ich mir so, oh, was war denn das jetzt hier? Kahn hat das manchmal auch drin. Und weißt du, wer sowas auch immer wieder hat? Schweinsteiger. Das ist auch so ein Kandidat, der immer wieder so eine Situation hat im Spiel, wo du einfach dir nicht vorstellen kannst, dass das einem Spieler seiner Qualität passieren kann. Deswegen aber, Torwart brauchen wir nicht drüber reden, da mache ich mir keine Sorgen. Neuer, Weidenfeller, selbst, mal ganz ehrlich, selbst wenn der Zieler spielen müsste, weil die anderen beiden verletzt sind, wäre das jetzt für mich nicht der Grund, zu sagen, wir können ja nichts mehr reißen oder so. Vom Skill her ist Zieler auch ein wahnsinnig guter Torwart und ich meine, mir ist es schon wohler mit so einem Neuer, der mehrfach Champions League Finals gespielt hat. Warte mal, hat er 2, oder? 2 oder 3 sogar? War er bei dem Inter-Mailand-Ding schon dabei? Nee, da war doch noch der Butt im Tor. Ja. Aber beim Chelsea-Ding war er dabei und Dortmund auch. Und die ganzen Champions-League-Spiele, die er sonst bestritten hat, die WMs, die er schon gespielt hat, oder die WM-Spiele, war ja nur letztes Jahr. DFB-Pokalfinals sind ja auch nicht immer ohne, also das ist schon. Letztes Jahr, das war natürlich vor 4 Jahren. Findest du das eigentlich gut mit alle 4 Jahre? Ja, klar. Wieso? Ich habe neulich einen amerikanischen Podcast gehört und da ging es darum, dass die WM nur alle 4 Jahre ist und das fanden die nicht so gut. Weil für die ist halt so eine Weltmeisterschaft jedes Jahr. Ja. Und die konnten das nicht so richtig nachvollziehen, warum man die WM nur alle 4 Jahre macht. Habe ich mir noch nie vorher Gedanken drüber gemacht, weil ich eigentlich auch immer dachte, ja, alle 4 Jahre passt ja eigentlich. Immer was Besonderes. Ja, das hat sich halt so eingebürgert, nicht wahr? Also es wäre ja auch schwierig, die ganzen Qualifikationsspiele innerhalb weniger Monate letzten Endes abhalten zu müssen dann. Ja. Für die nächste WM. Nee, aber ja, wollte ich mal ansprechen, ob du Ricky, das gut hast. Bevor wir jetzt, der Pocho, da ist wohl echt, was ist da passiert? Ich kann mir im Endeffekt nur vorstellen, dass da der Strom ausgefallen ist. Da ist komplett... Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, lass uns bitte noch einmal diesen Trailer gucken. Gerade wurde er veröffentlicht, der erste Gameplay, Ricky, Gameplay-Trailer zu FIFA 15 Official E3 Coverage. Sag mir an, wenn du Play drückst. Ach so, mit 3-2-1? Machen wir mit 3-2-1, dann gucken wir uns noch schön den Trailer an. Hört man denn dann den Trailer? Nee, ich glaube nicht. Ja, dann kann man ja vielleicht deinen Hörern, euren Hörern, kurz irgendwie den Ratschlag geben, nach diesem Trailer zu suchen. Dann können wir ja mit uns angucken. Am besten, wenn ihr uns natürlich, wie immer, wie ihr es auch machen solltet, auf Facebook liken, einfach facebook.com/Firken12, dann werde ich einfach diesen Gameplay-Trailer schon unter diesem Facebook-Post gepostet haben. Also, aha, hört ihr gerade diesen Podcast via YouTube oder sonst irgendwo, geht einfach auf Facebook. Dort habe ich schon diesen Trailer verlinkt und guckt ihn euch jetzt mit uns an. 3-2-1 los. Football is the greatest drama on earth. Hast gehört, Football is the greatest drama on earth. This is our stage, our theater. I was born into it. Others were adopted, but we're all connected. If you don't believe we're family, you haven't felt what we felt. Agony, tension, heartbreak. Es ist relativ wenig Gameplay. But that moment, ja. Wenn's Gameplay ist, together, ist es Wahnsinn. Gut, sind aber nicht 60 Frames. Words cannot describe. Und? Wo kommt jetzt? But this isn't fiction. Und jetzt will ich was sagen. Geht an die Würstchenbude. Our life. Okay. The stages are real. We can feel them, experience them. They come to life. Es ist noch kein Gameplay für mich. Natürlich ist das Gameplay. Ja, es ist noch wieder die typischen. Ja, du halt doch mal die. Our heroes run through walls to ignite our imagination. Mats, kannst dich verhindern. Oh, hast du gesehen, wie das Tor, wie diese Latte sich dort hochgebogen hat? One bad decision, one shoot. Das ist so ähnlich wie wenn das Fleisch bei Gustafsson wackelt. One magic moment lives. So, jetzt kommt Luis, kommt der Fallstoß nochmal. Das sieht schon gut aus. Samir Nasri erst den Vertrag verlängert. We are these moments. This is more than a game. Oh, da war er, der Marco. Ja, da war er. Doch im Dortmund-Ring. Ja, doch. Und bald ändern. Ich sag ja nur zwei Kracher. Ja, natürlich. Sehr cineastischer Trailer. Du kannst nicht sagen, ein bisschen Bock hat man schon. Ja, natürlich, das macht der Trailer. Der macht Lust drauf. Aber der bringt mir halt überhaupt nichts. Weil ich halt nicht erkenne, inwiefern jetzt hier die Realität mir vorgestellt wird. Ja, also ja. Mit dieser Current-Gen-Möglichkeit, die man jetzt da bekommen hat. Also du hast ja mir mal erzählt, dass das das erste FIFA ist, das für Current-Gen entwickelt wurde und nicht nur hoch skaliert wurde. Ja. Und da sagt der Trailer halt gar nichts, sondern der sagt einfach nur, kauf FIFA. Und dann kann ich zurück sagen, mach ich sowieso. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja. Mal sehen, vielleicht gibt es ja neue Gameplay, neue Modi oder sowas. Vielleicht haben sie sich da was Innovatives einfallen lassen. Aber grundsätzlich, Ricky, wir beide, höchstwahrscheinlich das kultigste Koop-Team aller Zeiten. Wir werden wieder mit dabei sein. Da werden wir dabei sein. Ich muss noch ganz kurz sagen, ich habe... Da hast du natürlich auch schon in einer Ausgabe davor mal drüber gesprochen. Ich habe jetzt am Wochenende die FIFA World Cup Geschichte gespielt auf Xbox 360, die Demo. Und die macht richtig Bock. Ich finde natürlich den Preis viel zu teuer. Also ich lege jetzt da keine 50, 60 oder sogar 70 Euro für dieses Spiel hin. Aber ich glaube, wenn das in einem halben Jahr für einen schmalen Taler... Ach nee, da habe ich ja da schon hast eine du andere. Ja keine ja, Old-Gen mehr, Last-Gen. Oh. Jetzt, Chris, ich wollte noch ganz kurz fragen... Wann werden hier die Titeltipps abgegeben? Die Titeltipps? Ja. Jetzt? Aber Porto ist nicht da. Costa Rica. Rica. Er hat es ja im Endeffekt schon vorhergenommen. Costa Rica. Bei Porto. Ich kann ja ganz kurz mal sagen, was das Tool hier ausspuckt. Ja. Also, wir waren das letzte Mal bei Bosnien-Herzegowina, den restlichen Blabla. Oder gibt's ein Team, das dich interessiert? Speziell ein Team, was jetzt also nicht vielleicht auf den Namen hört, Brasilien, Spanien, Deutschland oder anderweitig. Ja, kannst du dir doch denken, welches Team mich sonst noch interessiert. Belgien? Ja. ist relativ weit vorne, mhm. Titelgewinn, aber dann doch nur zu 3,6%. Naja, gut. Uruguay vielleicht 5,1%. Oh, gut, ja. Selbst jetzt, also das ist jetzt die mega Überraschung aus meiner Sicht. Die Schweiz 5,1%. Nicht schlecht. Genauso viel wie Uruguay. Ja. Kolumbien 5,9%. Aha. Und zwar profitieren die von einer machbaren Achtelfinalgeschichte. Ach Quatsch, was sehe ich denn da? Achtelfinale wäre ja theoretisch dann gegen Italien, England oder Uruguay. Also, ist doch machbar. Dieses Tool hat aber definitiv recht. Argentinien dann mit 6,4% auf Platz 5. Auf Platz 4 ist Portugal. 6,9%. Dann kommt Deutschland mit 7,5%. Ah, schön. Mhm. Du merkst an diesen relativ geringen Prozentzahlen, dass es... Es muss einen Knaller geben. Ja, und es ist nicht Spanien, denn Spanien gewinnt den Titel mit 7,6% Wahrscheinlichkeit. Boah. Und jetzt kannst du dir ja mal ausrechnen, ja. zu wie viel Prozent dieses Tool der Meinung ist, dass Brasilien diesen Titel holt. 65%. Nee, also Chris, wir hatten ja jetzt mehrfach 7,5, 5,1. Ja, da sind wir bei... Es sind 21%. Ach, doch so wenig. Ja, es ist, finde ich, gar nicht so wenig, wenn du überlegst. Die ganze Zeit immer nur 1,3%. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mannschaften schon mit über 5%. Okay. Da bin ich schon bei 35%. Ja, okay, hast du. Den Rest klamüsere ich jetzt nicht auf. Also ja. Brasilien, laut diesem Tool, klarer Favorit. Für mich ist Brasilien der Favorit. Ganz klar. Ja. Geheimfavorit, wenn man das noch so sagen Argentinien kann. Argentinien bei dir, wa? Was? Obwohl Argentinien, aber ist ja kein Geheimfavorit. Nee, ich würde Portugal bei mir als Geheimfavorit nennen. Portugal, auch schön, ja. Klassischer, also wirklich klassischen Sinne Geheimfavorit. Mhm. Damit Argentinien, Spanien, Deutschland, das sind immer Mannschaften, die da eine Rolle mitspielen können. Aber wenn ich das richtig nachvollzogen habe, und bei Deutschland alles rund läuft, treffen wir im Halbfinale auf Brasilien. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Deutschland da gewinnt. Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Man weiß es nicht. Also man hätte wahrscheinlich auch 2006 nicht gedacht, dass Deutschland gegen Italien verliert im Halbfinale. Im Vorfeld vielleicht schon, aber beim Turnier nicht. Ja. Aber ja, jetzt stand heute, glaube ich, nicht, dass Deutschland Brasilien im Halbfinale besiegt. Mein klarer Favorit, und ich habe seit 2006 jeden Sieger der großen Turniere richtig getippt, und 2014 wird es natürlich nicht anders sein. Brasilien heim, ich glaube schon, trotz aller negativen Unkenrufe, die man jetzt in den letzten Monaten, Jahren ja fast schon gehört hat, glaube ich schon, dass das Land dann für ihre Seleção sich nochmal dahinter stellt. Und ich glaube auch, dass, auch wenn der eine da bei Sky gesagt hat, dass das Wetter keinen Unterschied macht, ich glaube schon. Ich glaube im Gegenteil, dass Spieler wie Hulk oder so der Arsch aufgeht, wenn sie mal wieder schön an der Copacabana spielen können und mal richtig schön 35... Der Copacabana? Ja. Den gucken doch da alle, oder nicht? Ja, doch, doch. Ne, deswegen. Also ich glaube schon, dass es da einen Vorteil gibt wegen der Witterungsbedingungen. Und ja, die Brasilianer, die werden das definitiv machen. Hello, here's Germany! Oh, how can I help you, sir? Oh, we have a question. Okay. We are right now in a radio show, in a live radio show. And we have so much news about your country, about the World Cup. Everybody tells us, in Brazil, it's like, Chris, wie kann man es am besten sagen? Mayhem. Complete riots on the street. The people don't want the World Cup. Is this right? Because of the corruption of the politicians. Not because of the corruption. In Germany, when we switch the TV on, all Brazilians are against the World Cup. Because the Brazilian government is pumping the money into the stadiums and not into the citizens from Brazil. Yes, that's the reason why. We have a lot of issues, yes. We have a lot of issues about health issues and education issues, and then there's those stadiums, and they're not red yet. Do you believe it? World Cup's like a few days from now, and the stadium's not red yet. So they're taking too long, wasting a lot of money, and we can just can't afford it. But are you excited? Do you like the World Cup? Well, I guess we're Brazilians. We are really passionate about the cup, about our country. We are cheering for our selection, but at the same time, it's kind of sad because we think that the cities, they don't have the structure. I'm sorry. Yeah. For example, I'm from São Paulo, and São Paulo is facing a protest right now. The subway is not working, and maybe it won't be working on the cup. So we keep thinking, oh my God, what's going to happen, you know? What do you think would happen when the World Cup is on the run? Well, I guess it might be some kind of security issue. Yes, riots or, yes, something like this, that. Yes, because there will be protests, of course. And maybe some kind, and there's a lot of people that are not coming because they're afraid. And we know that from other countries, because whenever you turn the TV on other countries, you hear that it's not safe, and maybe it won't be. And you know? Is it dangerous right now in Sao Paulo for tourists, for World Cup tourists? No, I don't think so. I think that's the opposite, because there will be a lot of security, especially for tourists, because, well, we know that how can I say it? So we are really warning. We're really concerned about other people that come to our country. We want them to feel safe, and I guess there will be this kind of difficult of about the security issue. I don't think so. And last but not least, what's your pick? Who's winning the World Cup 2014? Of course, I'm cheering from Brazil. Is the house team, you know. Yes. But I guess it is. We really want to win it this time. It's been a long time since the last time we won. So I guess it's Brazil. Yes, we think also Brazil. Yeah, really good. Yes. So enjoy the World Cup, and thank you for your statement. Oh, thank you very much, but could you please tell me the channel's name of the radio? It's a German name. It's called Vier Ecken. It's four corners in English. Four corners, two penalties. Two Elfer. Zwei Elfer. Oh, okay. Vier Ecken, zwei Elfer. Okay, so thank you very much. Okay, have a good one. Bye. Okay, bye-bye. So, Chris, ja, haben wir das ja auch noch in der Sendung gehabt. Haben wir das auch noch mal schön in der Sendung gehabt. Und Nichts ist so glaubwürdig wie. Mein Gott, ich habe hier eine Mücke. Nichts ist so glaubwürdig wie. Die Meinung vor Ort. Ja, und du hast es gehört. Sie geht davon aus, dass es da unten hitzig, sag ich mal, werden könnte. Hitzig werden könnte, ja, absolut. Ja. Klingt nicht so gut. Pocho! Wir brauchen jetzt noch abschließend deinen Pick. Wer wird Weltmeister? Außer Costa Rica. Außer Costa Rica? Ja. Das ist natürlich schwer. Habe ich mich so festgelegt drauf. Nee, ich sag. Ich sag Brasilien. Ich sag Brasilien. Ja, haben wir alle dieselbe Meinung. Auch die Dame in Brasilien ist unserer Meinung. Und ich finde, besser könnte man noch eine Sendung gar nicht abschließen, oder? Ja. Habt ihr noch irgendein Statement zu der anstehenden Fußball? Freut ihr euch denn jetzt richtig drauf? Bei mir geht es so. Roger, du hast so wenig gesagt in den letzten 70 Minuten. Ich bin ja froh, dass mein Rechner abläuft. Komplette Straße, Stromausfall. Komplett. Das gibt es ja nicht. Ja, aus dem Auge des Tornados berichte ich hier. Kein Brocken. Ja, und da wird man einfach so übergangen. Was ich noch sagen wollte, ja, alles top, alles super. Bei mir hat es einen Baum ungefähr 100 Meter von meinem Zuhause komplett rausgerissen. Also von daher, alles gut. Warte, bis er runterkommt. Mhm. Ja. Ist auch schon so eine Kuh wie bei Twister an deinem Fenster vorbeigeflogen? Ähnlich, ja. Aber mir waren es ganzen Kühltürme, die hier rumgeflogen sind. Könnt mir vorstellen, dass hier euer Superstürmer da an dir vorbeigeflogen kam, oder? Welcher Superstürmer? Es gibt ja nur einen Gladbach, einen Max Superstürmer. Kruse. Nee. Raphael? Also Leute. Na, also. Mike Hanke, nee, André Hahn. Nein! Poncho, eure größte Investition. Euer Kracher 2000. Das Luc de Jong, meinst du? Ja! Der windige Hund. Das war euer Kracher. Ja. Glückwunsch, wenn ihr auch so einen Kracher kriegt. Ja, wir bemühen uns. Ich glaube, wir schaffen es irgendwie. Nee, aber ich muss noch sagen, ich bin wirklich richtig im WM-Fieber. Also Fieber, ja, im bisschen, ja. Fieber, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig und habe mein ganzes Haus geschmückt mit irgendwelchen Fahnen und mal mir jeden Morgen dann auch noch Fahnen ins Gesicht. Sowas nicht. Aber ich kann es nicht mehr abwarten. Ich freue mich tierisch auf diesen Donnerstag, wenn es dann endlich losgeht. Und noch mehr auf diesen Montagabend, wenn Deutschland dann eingreift ins Geschehen. Ich bin soweit. Ich bin wirklich ready. Ich bin absolut ready. Ready bin ich auch, ja. Ready sind wir alle. Und ich glaube, wir können es doch in dieser Runde, können wir das eigentlich festhalten, dass wir uns nächste Woche, Ende nächster Woche nach den ersten Spielen eigentlich so mal wieder treffen können. Oder, Ricky, kann man damit hier rechnen? Ich hoff's. Ja. Hab nichts dagegen. Wenn, dann ist es irgendwie arbeitsbedingt. Wann haben wir unsere Leitmedium-Ausgabe zu den 5 besten Nationalspielern? Mittloch. Schön. Das ist doch ein schöner Wink, oder? Morgen haben wir MMA-Radio. Ja. Und das war's. Und gibt's MMA-Radio mit unfassbaren Enthüllungen meinerseits? In welchem Bereich? Kann ich jetzt hier noch nicht sagen, ist wahnsinnig geheim. Okay. Aber es wird unglaublich. Also ich würde live einschalten, 20 Uhr. Aber noch unglaublicher ist Leitmedium, Chris. Das ist wahr, ja. Nach dieser Top 5 Videospielausgabe, die ja schon sämtliche Rekorde bei iTunes geknackt hat. Jetzt das Thema, was ja eigentlich jeden angeht, unsere Top 5 Nationalspieler. Du, ich und die graue Eminenz Philipp sind mit dabei. Es wird großartig. Er ist dabei. Ja. Das lässt sich natürlich nicht nehmen. Wir haben da so eine schöne Liste bei Workflowy und da haben wir das Thema links stehen und rechts machen wir unsere Kürzel davor, wer an dieser Sendung teilnehmen möchte. Und er hat grundsätzlich schon mal alles Copy-Paste mit einem P vorgemacht. Also er steht also auch schon so vor so Leerspalten. Genau, steht er auch schon. Genau, bei den Leerspalten steht auch schon P überall in Klammern. Also der ist nicht mehr wegzudenken aus diesem großartigen Projekt. Er nennt es ja The Avengers Assembly of Podcasting, oder wie war das? Ja, irgendwie so hat er es genannt, ja. Schön. Hat er auch recht. Hat er auch recht. Gut. Geh duschen. Ich gehe jetzt ins Ermüdungsbad, genau. Poncho, was machst du? Der guckt wieder, ob der Stromkabel nochmal eingesteckt ist. Ich bin wieder da. Das ist hier noch immer ganz schlimm. Gut, Poncho, hast du dich jetzt nicht mit Rühm bekleckert, die letzten 5 Sekunden. Ja. Da kam ja gar nichts. Ponyhof, oder? Kommt da nichts, Mensch! Gut, ich tschüss. Dann sag doch mal auch tschüss, das gibt's doch gar nicht. Tschüss! Auf Wiedersehen.